Dialoge seit 166. Machiavell: Ich werde eine Verordnung herausgeben, wonach Richter, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, in den Ruhestand versetzt werden. Ich zweifle nicht, dass ich auch in dieser Beziehung die öffentliche Meinung auf meiner Seite haben werde, denn es ist ein peinliches Schauspiel zu sehen, dass, wie es so häufig vorkommt, der Richter, der doch berufen ist, jeden Augenblick die bedeutendsten und schwierigsten Fragen zu entscheiden, in einem Zustand geistiger Schwäche verfällt, die ihn dazu unfähig macht. Dialoge Seite 168. Im Interesse der Ordnung ist es nötig, dass die Richter stets auf der Seite der Regierung stehen. Das wäre wohl das Böseste, wenn ein Herrscher durch aufrührerische Urteile getroffen würde, deren sich sofort das ganze Land gegen die Regierung bemächtigen würde.